So, liebe ZuhörerInnen zu Hause an den Eltern, liebe Gemeinde an den Volksempfängern. Wir sind heute unterwegs, live draußen auf der Straße, auf der Straße des Lebens. Der Straße nach Süden. Und wir befinden uns hier auf dem wahrscheinlich mittlerweile einzigen europäischen Witzwanderweg. Ja, ich würde auch sagen, im einzigen. Ja. Im Appenzeller Land. Da vorne kommt schon die nächste Tafel auf uns zu. Also wir sind schon mitten auf der Strecke. So, dann bis wir die Tafel erreichen, spielen wir unser Startjingle und melden uns danach gleich wieder vom ersten Witz. Eure Tagesordnung. Die Witzwandersendung auf der Wüstenwurst. Ja, hier auf 96,6 Negerwurst begrüßen wir euch wiederum zu eurer Tagesordnung, ja. Beziehungsweise auf 97,45 Negerwurst über im Kabel. Leberkabel-Pellensalat. Naja. Grünkernkabel. Und wir haben euch versprochen, dass als erstes der erste Witz zu hören ist vom Witzwanderweg. Und ich denke, damit fangen wir auch gleich an. Dann können wir uns so lange nochmal überlegen, wie wir die eigentliche Sendung anlegen. Und ein Motto denken wir uns und auch mit unseren Studiogästen dann noch zurande kommen. Wir haben nämlich viele Gäste heute da. Seid gespannt. Bleibt am Apparat. Am Ball. Ja, liebe Hörer, hier ist wieder die Tagesordnung. Ja. Immer noch auf dem Witzwanderweg. In Appenzell, in einer Ortschaft, deren Name uns schon jetzt entfallen ist. Wir haben ein kleines Problem. Wir haben hier einen Witz. Das ist Witznummer. Florian, wie viel? Der Witz. 19. Witznummer 19 und wir werden mit dem nicht fertig. Vielleicht liest ihn mal einer. Soll ich ihn mal vorlesen? Also ich kann es ganz bestimmt, den Dialekt nicht. Mhm. Aber daran soll es nicht scheitern. Gourmand chez Fressbeiz. Zuerst nimmt er Sordeuver mit Krebs und Sardele, Salami und Spargel mit viel Mayonnaise. Den Hecht oder Aal oder blaue Forelle, den Geflügel, den Pudding, den Crème Russe oder Käse. Den putzt er Smul mit dem fetten Serviettli, den fängt er an klagen, hebt's auf den Magen, den frisst er Tablettli. So, wir haben ein Problem. Beileibe nicht, was denn daran nun komisch sein soll. Was? Liebe HörerInnen und HörerInnen zu Hause vielleicht an den Eltern, vielleicht wisst ihr Bescheid. Ihr wisst es vielleicht besser. Ruft im Studio an, da sitzt jetzt gerade der Martin und spielt unsere Sendung ab, denn wir sind gerade im Kino. Spielen wir das Lied vom Tod, wir können das empfehlen. Könnt ihr alle hinkommen? Nee. Nein, bitte, ihr hört es zu spät. Jetzt hört es euch auch zu Ende an. Was habt ihr davon? Aber wir erzählen dann nächstes Mal den Film. Oh ja. Aber vielleicht ruft ihr so lange an und sagt Martin, was daran witzig ist. Er wird es getreulich an uns weiterleiten. Ja. Wir kennen ihn da. Also jetzt gehen wir erstmal weiter. Wir haben ihn als einen zuverlässigen Mitarbeiter und schätzen gelernt. Schauen, was noch rauskommt. Okay. So. Wir befinden uns jetzt hier. Moment, alles der Reihe nach. Ganz langsam. Eins nach dem Gerade anderen. Gerade eben habt ihr Aufnahmen aus der Schweiz gehört, da kommen wir später zu. Zum Witzwanderweg im Appenzeller Vorderland. Da sind wir jetzt noch nicht. Wir sind noch auf der Insel der vorigen Tagesordnung. Ihr erinnert euch gerne und gut. Und wir befinden uns jetzt gerade vor dem Spa in der Niemandsbucht. Der hat leider geschlossen. Einkaufen gehen wollten. Er hat geschlossen, er ist zu. Zum Glück steht aber ein Düsenboot bereit. Das uns forttragen will. Von der Insel der vorigen Tagesordnung. Wir haben sowieso die Nase voll. Und während wir uns von der rauschenden Fahrt über die weiten Gewässer begeben. Und auch mal gucken, wer in diesem Düsenboot auf uns warten könnte. Werden wir für euch einspielen eine neue Folge von Kulturgüte Europas. Folge 3. Over and over, I keep going over. Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und guten Hörer. Abend. Ihre beliebte Kultursendung erreicht Sie heute aus dem Martin-Jung-Krautkrankenhaus Stuttgart. Filderstadt. In dem, wie Sie wissen, die Ecken von Anthroposophila melanogaster vollständig abgefressen worden sind. Nomadland! Nomadland ist abgebrannt! Ist auch völlig unbekannt! Um Gottes Willen. Wir wollten also hier, liebe Hörerinnen und HörerInnen, guten Abend. Ja, grauenvoll. Wir wollten hier ein Interview führen mit dem Kultkinderbuchautor Michael Pflock. Der ist aber leider gestorben. Daher haben wir uns gedacht, wir nehmen Vorlieb mit seinen Figuren. Mit seinen Kreaturen hier auf den Gängen herumschleichen. Herumtollen, sich überkugeln. Und da hätten wir als erstes anzubieten den dackelgesichtigen Drachen Tofu. Glücksdrachen Tofu. Tofu. Lange Ohren. Dankeschön, Herr Tofu. Vielen Dank. Als nächstes die Schildkröte Cassiopeia. Ja, Frau Cassiopeia, bitte. Ja, guten Tag. Ich bin ja schon uralt geworden. Haben Sie denn irgendwelche besonderen Fähigkeiten, Frau Cassiopeia? Ja, ich bin zwar unheimlich langsam, aber ich bin immer zuerst da. Frau Cassiopeia, sind Sie denn eine interessante Schildkröte, würden Sie sagen? Ja, nein. Ich muss Ihnen verraten, dass ich im Grunde eine arschlangweilige Schildkröte bin. Man könnte vielleicht sagen, die langweiligste Schildkröte der Weltliteratur? Ja, sogar die langweiligste Schildkröte der Weltgeschichte. Ich möchte ins Guinness-Buch. Ich bin überzeugt, das werden Sie schaffen. Das werden Sie schaffen. Als nächstes aber haben wir einen ganz quirligen Krauskopf. Nummerland! Bitte, da hinten Ruhe. Wir kommen noch zu dir. Ihr habt einen ganz quirligen Krauskopf hier vor dem Mikrofon. Wer bist denn du? Ja, ich bin die Momo. Ich lebe in diesem alten Theater da hinten an der Ecke von der Straße. Und mein Freund, das ist der Straßenkehrer. Ja, Angelo Branduardi, nicht wahr? Nein, ich glaube, er heißt Carlo. Carlo von Tiet. Nein. Carlo Tränen. Das wäre Carlo Tränen. Also, gut. Gut, danke schön, Momo. Wir haben dann noch einen weiteren Gast, nämlich den Herrn Jim Pflock von Lokomotive Leipzig. Hallo. Ja, ich bin da nicht so ganz zufrieden mit der Lokomotive. Ich glaube, wir steigen nächste Saison ab, weil mit der doppelten Viererkette, das hat es so doch nicht so hinkaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir danken schön, Herr Pflock. Ich denke, wir haben die Menagerie, den Zoo dann durch. Das Pandemonium sozusagen haben wir erschöpfend abgehakt, vorgestellt. Wir haben alle erledigt. Oder was ist da noch? Was legt sich da noch in der Ecke? Wer ist das denn? Lumberland! Ja, genau. Wer bist du denn? Ja, ich bin das Urmeli. Ich bin 1000 Jahre in einem großen Ei in der Tiefkühltruhe gelegen. Ja, aber das gehört doch gar nicht in den Kosmos von Herrn. Das stammt aus einer ganz anderen Was? Welt. Urmel, vielleicht noch einen letzten Satz an unsere Hörer, aber mehr können wir wirklich vielleicht nicht. Vielleicht etwas über das Krankenhaus machen? Ja, ich habe so dicke Eier. Nein, ich stamme aus dem großen dicken Ei raus. Nein, was ist denn für dich besonders positiv an den runden Ecken hier im Anthroposophen? Ja, das ist super. Hier gibt es keine Ecken, da kann niemand in die Ecke scheißen. Sonst ist es überall immer so dreckig. Und wie ist es mit Dünnschiss an die Wand nageln? Ja, das ist auch toll. An so einen Nagel kann man nicht Dünnpfiff in die Ecke einen Nagel hängen. Ja, oh, großartig. Also ist aber genug. Wirklich Gummel. Lumberland! Bitte! Wir blenden aus. Wie ihr euch schon gedacht habt, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr euch immer denkt. Ihr denkt ja immer mit. Befinden wir uns jetzt auf dem Tragflügel-Düsenboot des hiesigen Tragflügel-Gezüchters. Nee, des hiesigen. Gezüchtvereins. Tragflügelgezücht. Und haben hier zunächst mal den Martin Jung rein zufällig. Den Martin Jung aus der Infopolitik-Redaktion, aber auch aus unserer Redaktion. Und Martin Jung ist in einer geheimen diplomatischen Mission unterwegs. Martin, was ist denn deine Mission? Da darf ich ja eigentlich nichts drüber erzählen. Also hier exklusiv. Ich darf das nicht weiter sagen. Schwüste Welle. Spuck's aus. Intern. Wir haben ja das Finanzielle schon geregelt. Ganz intern. Ja, schön. Es geht nämlich darum, Joschka Fischer als Arschbombe über Sarajevo abzuwerfen. Aber das darf natürlich nicht im Voraus bekannt werden. Natürlich nicht, aber eine super Idee. Spitzenidee, stehen wir voll hinter. Ja, was versprichst du dir denn für Konsequenzen von dieser heldenhaften Tat? Ja, ich finde, dass das zunächst mal eine enorme Abschreckung natürlich darstellt. Und dann gibt das natürlich auch noch einen Riesensalat. Das kann man dann natürlich auch... lecker. Ja. Wir hätten hier ein frisches Holland-Dressing anzubieten. Ja. Das geben wir dir vielleicht dann gleich mit auf den Weg, damit wir es nachher nicht vergessen. Ja, danke schön. Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, ähnlich wie Joschka Fischer die Serben demnächst traumatisieren wird, hat ja vor fast 50 Jahren Paul Harbour die Amerikaner traumatisiert. Wir haben heute den Herrn Paul Harbour, genannt hier, Crocodile Dundee, hier bei uns auf dem Tragflügelboot, Tragflächenflügel, Düsen, Schnabelboot, Hinterrücksboot. Tag, Herr Harbour. Hello, you chickens. Was war denn das für eine Erfahrung damals, Herr Harbour, diese Auseinandersetzung? Ach so, für eine Erfahrung. Mit dem Ja, es war unheimlich großartig, so die ganzen Bomben-Shells runtergefallen und... Ja, aber, danke, aber vielleicht doch ein bisschen mehr ins Persönliche gehend, also Bomben-Shells, das kennen unsere Hörer nun schon Wichtigkeit des Friedens unterstreichen. Vielleicht was das Medium Radio besonders... Des Friedens, also auch Radio von unten. Ja. Es geht hier ja auch um das also Verbreiten. Also auch ein bisschen was Kritisches sagen über den und unpopulär, damals. Unpopulär sollte es auch ja, sein. Ja, ich finde gerade aufs Radio bezogen, nicht nur Radio von unten hinten, sondern auch von der Seite etwas hineinmachen. Ja, hineinmachen. Ah ja, Herr Haber, das ist ein interessanter Hauptsache, das Ding kommt rein. Ja, das, also das Ding jetzt, das militärisch. Der Frieden, ja, also nein, ich würde sagen, der Frieden. Der Frieden, es geht Frieden sicher, kommt rein. Es geht um den Frieden. Rein. Ja, man muss die dicken Bomben jetzt hier nein, zum Beispiel, diese geheime Joschka-Fischer-Bombe mitten über Sarajevo, absetzen, da gibt es einen Riesensalat und alle Leute haben was zu essen. Aber das Problem ist gelöst. Ja, würden Hunger, Sie sich auch als Arschbombe bezeichnen lassen oder war es damals ein anderes militärisches Konzept? Nein, ich würde mich eher als kleine Furzbombe bezeichnen. Als kleine Furzbombe. Herr Haber, das kleine ist... Furzbombe. Da hätten wir natürlich auch für Sie noch ein Geschenk. Wir haben hier unseren kleinen Furzbeutel, den haben wir auf der Insel der vorigen Tagesordnung gebastelt. Sie müssen dann auf den Knopf drücken und werden aufs Schönste ja, den hier auf, Einsatz ja, hier, dann auf hier, den Knopf hier auf den Knopf er wird, drücken. Er wird dann oh, für Sie oh, es geht los. Oh, nein, no. Rush! Nein, nein. Help, help, help! Hallo Mono, guten Abend. Ach, das ist ja interessant. Was machst denn du hier? Na, ich dachte, ich gehe mal ein bisschen Eislaufen. Ach, das ist ja schön. Ja, dann gehen wir doch zusammen. Sie hörten die erste Folge von Dialog auf dem Eis. Du lügst, Mono! Sie hörten die 372. Folge von Monolog auf dem Eis. Und hier so. Auf dem Tragflügel-Drehflächenboot ja. des regionalen Verbandszügelgeflüchteters. Jawohl, da haben wir unseren beiden Gästen, dem Herrn Paul Harber und dem Martin Jung, ein bisschen was zu beißen gegeben, was zu knabbern. Und da werden sie wohl einige Zeit brauchen. Und währenddessen fummeln wir hier ein bisschen an dem Weltempfänger. Drehen an den Reglern und haben die Frequenz auch schon eingestellt eigentlich. Und haben auch schon etwas gefunden, was wir jetzt für euch auf dem Äther servieren können. Nämlich aus Peking. Direkt aus Peking. Litschi und ihre Peking-Enten. Mit dem Superhit. Easy-Listening-Hit Gänseklein. So ist es, seitdem die Geschichte Geschichte ist. So ist es, seitdem die Geschichte Geschichte ist. So ist es, seitdem die Geschichte Geschichte ist. Ich lade Sie ein, mit mir in den Topf zu kochen. So ist es, seitdem die Geschichte Geschichte ist. Ich lade Sie ein, mit mir in den Topf zu gucken. Ich lade Sie ein, mit mir in den Topf zu gucken. Easy listening hier da draußen. Ha. Ja, das haben wir jetzt überstanden. Das haben wir nochmal hingebogen, aber nämlich wieder hierhin auf unser Tragflächen. Flügellos, Trommelbrillengestell, Nasen, Rücken, Boot. Von der Gezüchtsflügelvereinsgruppenleitungsliga Gesäß. Hier aus der Südgesäßregion Süd. Ja, und was passiert dieser Tage mit einem mit politischer Prominenz besetzten Gebot, nee, nicht Gebot, sondern Boot, das in internationalen Gewässern kreuzt? Was hat so ein Boot heutzutage? Ich würde sagen, es hat einen Motorschaden. Das und kann gar nicht ich nehme an, wir haben sein. Auch einen. Wir haben einen Motorschaden hier auf offener See vor einem Eiland, das pikant, brisant, früher in französischer Kolonialhand darbte. Ja, einen Motorschaden. Oder, Paul Harbour, was haben wir? Ich glaube, es ist gar kein Motorschaden. Ich glaube, es ist ein Mororoa-Schaden. Ein drastischer Mororoa-Schaden. Was heißt denn das, Herr Harbour? Ich glaube, jemand ist zu lange in der Münztoilette gesessen und dann ist ein Schnellkochtopf explodiert. Martin Jung, warst du das? Nein, ich war das nicht, aber ich denke, obwohl wir jetzt einen Motorschaden haben und also nicht in die 12-Meilen-Zone eindringen können, ist unsere Mission dennoch ein Erfolg. Ich glaube, wir sollten uns alle in einen kleinen, motorgetriebenen R4-Auto setzen und nach Paris fahren. Eine gute Idee. Vielleicht zunächst mal das Motto unserer Sendung. Denn wenn wir schon hier vor dieser Insel, dieser Ex-Kolonie kreuzen in internationalen Gewässern, dann muss unser Motto, liebe ZuhörerInnen und Innen, auch sein: lauten, wir tagen vor Madagaskar. Jawohl, und das wollen wir uns durch ein Lied versüßen. Das lassen wir uns durch den Kopf gehen, während gleich Laurie Anderson für uns spiritistische Stimmen hört. Das war also für euch Laurie Anderson mit ihrem bekannten Stück Example Number 22, das heißt auf Deutsch so viel wie Witzwurst Beispiel Nummer 22. Wir hatten ja vorhin schon ein Stück vom Witzwurstwanderweg im Appenzeller Vorderland jetzt für euch angebraten, und jetzt müssen wir noch ein zweites, letztes Stück davon servieren. Und ich denke, nach dem Genuss dieses einen kleinen letzten Stückes wird mit man mit O-Tönen aus der Urbevölkerung wird man dann auch sicherlich leicht begreifen, dass wir kein weiteres mehr spielen können. Ja. Wir spielen es jetzt ein. Ja. Was sind denn die Erfahrungen mit dem Witzwanderweg hier in dieser Gegend? Ist es ein Segen für die Menschen oder ist es eher eine Belastung? Für uns, die da wohnen. Ja. Ja, es geht. Was ist denn für die Einheimischen hier der beste Witz auf dieser Strecke? Gibt es da Einigkeit? Ja, es gibt da gar keinen guten Witz, also. Ja. Naja, ihr hört's ja. Verirrt euch bloß nie auf den Witzwurstwanderweg im Appenzeller Vorderland. Nein, liebe HörerInnen und Ihnen, bleibt zu Hause. Kehrt lieber mal wieder bei euch daheim die Mördergruben aus. Da ist staubig genug mittlerweile. Würden wir auch sagen. Wir haben da Beobachtungen angestellt, aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch wahrscheinlich sogar nicht. Wir tagen also immer noch vor Madagaskar, dümpeln im fast stehenden Gewässer. Schilf dahin. Schilfmeer, jedenfalls wollen wir uns die Zeit versüßen mit einer neuen Folge von Doofe Berufe. Ja, einen schönen guten Abend, Herr Finsker. Wir befinden uns hier auf der Trimtrap Schneckenrennbahn. Guten Abend. Escom, Sie sind unser neuer... Nicht Escom, Escott. Escott? Entschuldigung. Ford Escott. Das ist keine Eselsbrücke für Sie. Neuer Hochfrequenzanlageberater und Frequenzhochtonanlageberater. Entschuldigung, aber Ihr Beruf ist... Ich weiß nicht, warum Sie mich zu Ihrem Frequenzhochtonanlageberater gemacht haben. Wir haben einen gebraucht letztes Mal. Warum? Ich weiß das heute nicht. Kann ich Ihnen bestimmt nicht ich sagen, stehe es ist den Ihre ganzen Aufgabe, Tag Finsker, in der Ecke und manchmal zu wissen, kommt jemand zu tun haben. Und gibt mir leere Kaffeetassen in die Hand. Ich stehe dann stundenlang mit diesem leeren ja, Kaffeetassen deswegen haben in der wir Hand in der Redaktion, in der Ecke Herr Finsker, wir haben keinen weiß Kaffee nicht, mehr. Ich meine, Herr Finsker, ich bin melancholisch geworden. Ich wir bezahlen Sie nicht dafür, dass Sie melancholisch sind. Wir bezahlen Sie fürs Kaffeekochen. Wissen Sie, was Sie mir da für einen Beruf aufgehalst haben? Das ist mir unbekannt, aber ich sehe nicht... Ich denke, Sie nehmen an einen doofen Beruf. Ich würde sogar sagen, einen saudummen Beruf. Ja, ein Beruf, wie schlimmer kaum denkbar wäre. Das ist ein Scheißberuf, Herr Finsker, und Sie sind gefeuert. Beruf. Raus. Dankeschön. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Ja, wir haben vorhin vor den doofen Berufen ordentlich auf dem Witzwurstwanderweg rumgehackt. Eingedroschen. Wir haben ihn in Streifen und Scheiben geschnitten. Und für uninteressant erklärt. Und da haben wir doch noch hier auf für unter aller Sau, dem aber jetzt Tragflächenflügelgezüchtsboot eine Sondermeldung, ein Sondervotum vom Herrn Paul Harbour zu verzeichnen. Nämlich, Paul, Herr Harbour, deine Meinung? Ja, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es durchaus noch very, very gute Witze zu erzählen gibt. Ein Beispiel vielleicht noch ein Beispiel aus deinem mal rausgerückt. Erfahrungsschatz. Ja, ich kenne einen sehr guten Witz zum Beispiel. Da kommt ein kleiner Junge, ein ganz, ganz kleiner Junge, der kommt in ein Bordell hinein mit einem Taschenrechner in der Hand und ruft ganz laut, ruft er, oh, das tut mir leid, den habe ich jetzt im Grunde gerade vergessen. Ach, das macht nichts, aber... Aber Moment. Vielleicht haben Sie noch einen anderen? Moment, ich habe einen anderen guten Witz. Einen guten Witz. Neulich beim Sommerschlussverkauf bin ich bei dieser Zinserfirma gewesen, in billige Unterhosen gucken. Und da habe ich ein türkisches Ehepaar mit zwei so großen Plastikbeuteln gesehen. Und bei diesem großen Unterhosen-Grabbeltisch kommen die hin und fangen an zu wühlen. Und wühlen ist diese Unterwäsche herum. Und der eine Mann sagt: Oh verdammt, das hat den Witz, da habe ich diese Pointe wieder vergessen. Moment. Ich erzähle eine andere Witz. Ja, ein sehr guter Witz. Wirklich schnell. Bitte, wirklich. Wir sind schon ein bisschen ungeduldig jetzt. Also wir Moment. Ich komme neulich in der Bundesbahn in einen Interregio Pendolino hinein und setze mich hin und gegenüber von mir sitzt auch ein Mann und der macht die Tasche auf und holt eine Banane heraus und schält die Banane und macht mit dem Taschenmesser kleine Schnitze von dieser Banane und öffnet das Fenster einen kleinen Spalt und fängt langsam an, diese kleinen Bananenschnitze zum Fenster hinauszuwerfen. Und dann sagt er: Oh verdammt, jetzt habe ich das wieder vergessen, aber, wie das weitergeht. Aber Paul, Moment. Sorry, da fällt mir. Nein, jetzt. Nein, eine noch. Eigentlich einen. Das ist aber wirklich der letzte. Und da fällt mir. Man muss sich auch mal bescheiden können. Ja, da komme ich neulich, wollte ich mir in der Fischhandlung. Erzähl ruhig weiter. Oh, ich wollte not Fischhandlung, ich wollte in ein Zoogeschäft, in ein Tiergeschäft. Man muss sich auch beschneiden können. Schneiden? Ich wollte in ein Tiergeschäft hineingehen und mir einen neuen Goldfisch kaufen. Ist der Witz jetzt fertig? Geht ja gerade erst los. Ich wollte in ein Tiergeschäft und mir einen Goldfisch kaufen. Und da kommt eine Frau in den Laden. Da kommt eine Frau in den Laden und hat einen Hut auf. Einen Hut auf mit unheimlich viel Früchten drauf. Mit Pfirsiche, Bananen und Aprikosen. Und sie fragt den Fischverkäufer: Oh verdammt, jetzt habe ich es wieder vergessen. Scheiße, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich würde sagen, den Haber, den schmeißen wir jetzt über Bord. Ich habe wirklich die Nase voll. Angefangen mit Witze, ja. Aber Witz war unterwegs. Ich kann noch einen Schweizer Witz erzählen. Nur eine Frage. Da wird ein Schweizer gefragt: An was denken Sie, wenn Sie die Schweizer Flagge sehen? Und er sagt, ich denke auf Geschlechtsverkehr. Und dann sagt der andere: Warum denken Sie an Geschlechtsverkehr? Und dann sagt er: Ja, ich denke immer an Geschlechtsverkehr. Ja, so viel von Herrn Haber zum Thema. Witz. Zu welchem Thema eigentlich? Weiß ich auch nicht. Witz. Ach, Meer ist wieder da. Ich habe das Meer gerade wieder in Gang gesetzt. Ja, kleine Spitze. Vorrichtung hier in unserem Tragflügel-Genossenschafts-Drehbrillen-Strom-Dieselboot. Und übrigens eigens für unsere Zwecke gezüchtet wurde. Auf einer Plantage im nahen Madagaskar. Wir möchten aber jetzt. Was möchten wir? Das Niveau der Sendung deutlich weiterdenken, indem wir ausholen zu einer weiteren Folge von Kulturgüter Europas, Folge 4. Over and over, I keep going. In der Folge unserer Kulturgüter Europas stellen wir heute vor Doppelkatharina Ambivalente, die singende Säge. So. Knapp das Brett. Wir haben es jetzt aber auch ganz knapp geschafft, liebe ZuhörerInnen. Wir haben es nochmal knapp geschafft, unseren Motorschaden zu beheben. Wir wissen selber nicht genau wie. Wir wissen auch nicht, was? Du musst näher ans Mikrofon. Näher ans Mikrofon, meinst ja. du? So, jetzt vielleicht. So gut, ja. Wir wissen auch nicht so genau wie. Das ist zu nah. Achso, wieder ein bisschen weiter weg, ja. So vielleicht. Wir hören das Motorgeräusch nicht. Das liegt daran, dass wir es vorhin auch nicht gehört haben. Da haben wir uns gedacht, das können wir uns schenken, sparen und bleiben lassen. Ein leiser Motor und ich glaube, für uns repariert hat ihn der Gezügelflüchter Verbandsligist erster Gesäßhalden Süd. Nasenbügel, Augenunterlippen, Bartstoppelbrillen, Glas, Gebläse, Beinsöffnungstriebwerk, Sträger. So. Rakete. Ihr merkt schon, wir müssen die Sendung noch voll kriegen. Wir labern jetzt ein bisschen im luftleeren Raum. Martin Jung, möchtest du vielleicht noch etwas sagen, jetzt wo wir wieder auf dem Weg sind? Ich nehme an, du hast irgendwas. Ja, also ich wollte nur sagen, also obwohl jetzt der Motorschaden wieder behoben ist, denke ich, dass trotzdem unsere Mission ein Erfolg ist. Wie lange hast du denn diese Uhr? Ja, diese Uhr habe ich seit... Ja. Clemens? Ja? Wir nennen dich jetzt nicht mehr Paul, sondern Clemens. Was sagst du dazu? Ich möchte aber lieber jemand anders sein. Lieber jemand anders. Da überlegen wir uns vielleicht nochmal jemanden. Ein Springensfeld gefunden. Ein Springensfeld. Oh. Auch mal was sagen. Ich habe schon ein paar Luftlöcher in dieses Wasserglas gebohrt. Da können wir ihn oben rein. Und dann überlebt er bis zur nächsten Sendung. Bis zur nächsten Sendung und dann können wir mal gucken, ob wir ihn dann noch wiederfinden. Ich glaube, ich bin eher der auch mal was sagen. Ich schlüre ihn da hinten in die Ecke. Ich klebe ihn dann an und nagel ihn fest, wie mein Erbrochenes sonst. Ach so, da wo Anthroposophila die Ecken abgefeilt hat. So, jetzt gehen schon alle hier. Turnt gerade eine Australierin durch unser Zimmer. Wir können sie leider nichts mehr fragen. Lummerland. Das hat man hoffentlich nicht gehört da draußen. Eine schicke Reprise. Eine Scheiße. Eine Riesenscheiße. Schicke Reprisenscheiße. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich genug. Wir sagen jetzt mal aufhören. Tschüss. Also in der nächsten Tagesordnung werden wir uns sicher wieder von irgendwo anders melden. Vielleicht aus vertrauten Gefilden. Vielleicht werden wir dann irgendwo angekommen sein, erstmalig. Jetzt verabschieden sich für diese Sendung neben dem guten alten Kai Schreiber auch... Ich glaube, dass sich die elektronische Toilette schon wieder verklemmt hat. Clemens Kieser. Unfug. Ja. Martin Jung. Ja, genau. Und natürlich Michael Ebmeier. Und der auch mal was sagen. Bis nächstes Mal an diesem Äther. Schaltet wieder ab. Schaltet wieder dazwischen. Auf